Es ist das Stück von dem jungen Amokläufer. Amokläufer, das sind Leute, also dem. Das ist ein Amokläufer, der während der Ausübung seiner Tätigkeit verhaftet wird. Und er singt denn, ich hatte mir noch so viel vorgenommen.